Wie können wir die Versuchungen überwinden? Die Versuchungen können wir überwinden durch Wachsamkeit, Gebet und christliche Abtötung, wie immer wieder gesprochen wird, auch quer durch den Katechismus. Wachsamkeit, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung falle, sagt Christus ausdrücklich. Diese Art von Dämonen, teuflische Besessenheit oder eben auch viele Versuchungen, wenn es nicht so weit gekommen ist bis zu einer wirklichen Besessenheit. Diese Art von Dämonen, sagt der Heiland den Jüngern, wird nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben. Kann nur auf diese Weise ausgetrieben werden. Priester, nee. Exorzismus machen können, wenn er nicht nüchtern war, im Sinne des Fastens. Früh die Heilige Messe gelesen, ein Exorzist, und dann, ohne was gegessen zu haben, den Teufel ausgetrieben, Gebete der Kirche gesprochen und so weiter. Die ausdrücklichen Anweisungen des römischen Rituale, kann man sich nicht drüber hinwegsetzen, ohne sich größten Gefahren auszusetzen. Man hat hier schlechte Erfahrungen gemacht.